Gerichtes Spruch ist des Thrones Stütze. Feuer kündet sein Nahn, seht überall Verderb, der Heerschar der Feinde. Seine Blitze flammen, Meere zucken über die Erde. Angesichts dessen zittert sie. Berge wie das Wachs zergehen vor dem Antlitz des Herrn, unseres Gottes. Aller Erde Weltherrscher und alle Völker werden sehen seinen Ruhm und Ehre. Zuflucht du, du bist mir ein Schirm und Schild, ich folge stets deinen Worten. Weichet von hinnen, ihr falschen Verräter, ich will einhalten, was mein Gott mir hat geboten. Die Kraft, dass ich genese. Und was du forderst von mir, dass ich treu erfülle. Denn vor dem Zorne zittert mein armer Leib, und ich fürchte sehr, oh Gott, den Richterspruch. Thank you. Mit schnellem Flug würde ich fliehen vor dem Sturm und Unwetter. Der Herr ist Hirte mir. Ich werde niemals Mangel leiden. Auf der Flur so stärkt mich und führt mich zu stillen Seen. Und labt Seele und Geist und weist mir seines Namens Willen die Spur. Muss ich auch ohnmächtig wandeln in dem Tal der thank you. des Lied dir zu Ehren auf dem Saitenspiel und singe Psalmen, Herr, zu deinem Ruhm. Und jeden Tag will ich spenden Lob deinem Namen und loben dich ewig und für alle Zeiten. Gewaltig und mächtig, würdig des Lobes und seiner Macht Größe, kann nicht ausgesprochen werden. Gott, erhör mit Langmut mein Flehen, merke, Herr, auf mein Gebet. Denn du bist ewig Zuflucht mir und Schutz, ein fester Turmbau, Heere Scharen bietend die Stirn. Lass mich weilen in deinem Zelt ewiglich und unter deinen Fittichen. Singend loben dich. Als wir dort an den Wassern der Stadt Babylon saßen, wie klagten wir, da wir stets gedachten an dich, Zion. Und unser Saitenspiel hingen wir an Weiden in jenem Land. Es forderten, die uns hielten gefangen. Wir sollen anstimmen, freudige Lieder, und riefen uns zu. Singet und spielt, wir wollen Zions Freudenlied. Da erwiderten wir, ei, wie könnten wir denn anstimmen, Lieder Gottes unseres Herrn, allwo Feindesland ist. Wenn ich dich vergessen sollte, einmal nur, o Jerusalem, mein Glück, o, dann vergesse auch kunstreiche Hand all deine Künste. Mich an und erbarme dich meiner Herr, denn sie verlassen bin ich und ohnmächtig. Und meine Herzensängste drücken mich nieder, enthebe mich meiner Not. Enthebe mich meiner Not. Erbarme meiner dich, sieh all meine Not und all mein Leid, verzeihe alle Sünden mir, dein Schutz bewahre stets die Seele, o Herr, vor Schmach und Sündenfall. zum Berg empor. Woher wird mir Hilfe kommen? Hilfe kommt mir von dem Herrn bloß, Schöpfer des Himmels und Schöpfer der Erde. Strauchle je dein Fuß, denn dein Hüter, er schlummert nicht. Sieh, niemals schläft, niemals schlummert der, der in Israel schützt. Singet Gott dem Herrn neue Lieder, denn er hat Wunder an uns ausgeführt. Preise Welt in Jubeltönen und Psalmen singt dem Herrn. Und was dich füllt, der weite Erdkreis und die so ihn bewohnen. Ströme zollt dem Herrn mit ihnen Beifall, ihr hohen Berge jauchzet und was euch füllet, preise Erde, sing die.